Wo kommst du aus? Ein kanadischer Freund, der Deutsch gelernt hat. Wo kommst du aus? Hat zu jedem, den er wissen wollte, wo er herkommt, hat er gesagt, wo kommst du aus? Wo bist du weg? Wo bist du weg? Bist du auch von Friesland weg? Nein, bin ich nicht. In- und Ausviertel. In Viertel. Oberfranken, Mittelfranken. Franken ist echt ein bisschen von Bayern weg, oder? Oben. Ja. Dieses nördlich der Donau. Und das müssen sie immer gemeinsam halten. Das sei Napoleon, gehört es zum. Bayerischer Rundfunk hat immer Studio Franken. Gibt's Nürnberg, ja. Gilt aber als Bayern, oder wie? Gehört zu Bayern. Das gibt wahrscheinlich schon ein großes Problem in Summe. Also. Ja, aber vielleicht. Es gibt Rivalitäten, es gibt Unterschiede. Musikstile, möglicherweise. Da gibt es ja so Lokalmusik, so Blasmusik aus Bayern und da muss immer was aus Franken dabei sein. Ja, vielleicht ist das die Quote. Proteste beim Hörerservice bei Bayern. Na, wir haben einen gehabt, der hat in der Band gespielt, die hieß Hastendasten. Das ist mein Franken. Und die wurden im Studio Nürnberg dann präsentiert, nicht in München. Aber vielleicht ist das im Sinn des Föderalismus auch eine Art von Miteinander. Ich weiß nicht. Hastendasten, was heißt das? Jenseits und diesseits vom Main. Also hüben und drüben. Ah. Und wie ist es überhaupt jemals zusammengestoßen? Also Franken und Bayern? Ich glaube durch Napoleon. Der hat das vereint. Durch die Neuordnung. Landstriche vereinen. Durch die Neuordnung, ja. Und was trennt Franken von Bayern noch einmal? Die Donau. Die Donau. Links oben ist Franken. Nördlich und südlich. Die Donau läuft quer von West nach Ost. Mhm. Und scheint als Sprachgrenze zu gelten. Von West nach Ost läuft die Donau. Das heißt, es gibt ein drüber, oben. Alles, was oberhalb der Donau ist, ist Franken. Mhm. Wiederum unterteilt in Mittel-, Ober- und Unterfranken. Und außerdem gibt es noch die Oberpfalz. Mhm. Das ist aber weiter östlich. Vielleicht geht es auch südlich der Donau. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht genau. Wir sollten uns für die Zukunft eine Landkarte wirklich, keines dieser Gespräche ohne Landkarte beginnen. Ja. Also dann gibt es Mainfranken, wo auch der Wein wächst, in Richtung Würzburg. Mhm. Und das eben das Bierfranken. Dein Franken. Unser Franken. Oberfranken. Oberfranken. Und da gibt es noch die Weißwurstgrenze, aber die ist in das Bamberg. Das ist die Donau. Ach so. Bamberg, Bistum Bamberg, südlich ist katholisch, nördlich ist protestantisch, Hamburg. Kann sein, dass das... Noch weiter die Weißwurst. Aber die Weißwurstgrenze ist... Die Donau. Die Donau. Ist wirklich, also dann praktisch Franken ist jenseits der Weißwurstgrenze. Ja, da gibt es eigentlich das nicht. Da gibt es Bratwurst. Mhm. Und in Bayern gibt es auch Weißbier. Ah ja, die Nürnberger Volksbratwurst. Die kurzen. Und die Fränkischen sind etwas dicker. Aber Weißwurst gibt es eigentlich bloß in Bayern. In Augsburg auch. Genau. Also in Schwaben. Aber südlich der Donau. Vor Mitternacht essen. Nein, vor dem 12. Vor, ja, angeblich. Ja. Na gut, das hat mit der Haltbarkeit der früheren Wurst zu tun. Freilich. Genau. Ja. Na, vielleicht sollten wir mal Grüß Gott sagen. Hallo. Lob und Tadel, der Podcast aus Wien. Bildungsthemen im weitesten Sinne. Und heute haben wir Matthias Gerstner bei uns. Matthias, hallo. Hallo, servus. Grüß dich, servus. Ja. Und Ingrid Rachbauer, grüß dich. Servus. Servus, Ingrid. Servus. Sind wir jetzt schon live auf Sendung? Live, so gut wie live. Was ist schon live heutzutage? Matthias, es geht nämlich, deswegen ist wirklich die Idee gekommen, mit dir zu reden. Bei Bildung geht es immer ums Lernen, um den Kopf, um die Buchstaben reinkriegen und dann ums Prüfen und dann muss man wieder alles richtig erzählen. Und du bist Chorrepetitor. Ja, das stimmt, an der Hochschule. Chorrepetitor oder Chorrepetitor? Chorrepetitor. Das Wort müssen wir echt einmal auseinandernehmen. Ich glaube, das kommt von con und repetiere. Zusammen repetieren. Zusammen wiederholen, ja. Möglicherweise aus dem Sängerbereich, dass man mit dem Sänger am Klavier das spielt. Was dann später das Orchester spielt. Spiele ich zuerst am Klavier? Vielleicht ist es so gedacht. Und Ingrid, du bist Gastmoderatorin heute aus einem ganz bestimmten Grund. Du hast eine Sendung über Chorrepetitor gemacht und hast da wie Günter Wallraff in diesem Milieu herum recherchiert. Ich war bei einigen Chorrepetitoren, zum Beispiel in der Staatsoper habe ich einen interviewt. Und das war ganz spannend in der Staatsoper Wien, weil dann hat die Sängerin gesagt, na, das geht nicht, dass da jemand aufnimmt vom Radio, wenn sie da übt. Also da muss ich schon später wiederkommen. Und der Chorrepetitor hat gesagt, in Ordnung, die nächste Sängerin wird kein Problem damit haben. Und das war auch so. Und dem habe ich beigewohnt, dann habe ich auch in der Staatsoper beigewohnt, wo eine Der Korrepetitor spielt auch beim Ballett. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Warum, weiß ich nicht. Dann habe ich einen Helmut Deutsch, ich glaube, das ist ein relativ bekannter Korrepetitor, zu Hause besucht. Habe über das Fach mit ihm geredet, aber ich muss gestehen, ich habe mir nicht viel gemerkt. Also außer, dass es irrsinnig nett war und das so lustig war für mich, dass die Sängerin nicht wollte, dass ich dabei bin, weil ich gedacht habe, wenn der Korrepetitor ist, dann übt er ja. Mhm. Und dann kommt es ja eigentlich gar nicht auf die perfekte Performance an. Im Gegenteil, da geht es ja eigentlich ums Fehlermachen. Ja, oft dient der Korrepetitor dazu, erst einmal die Fehler zu minimieren. Und wenn Helmut Deutsch dann als großer Liedbegleiter vielleicht als Korrepetitor angefangen hat, adelt ihn geradezu. Denn später dann macht er große Kunst und spielt Lieder. Da ist man dann gleichberechtigt. Am Anfang muss man erst mal sagen, was der Rhythmus ist und wann die Einsätze sind und so kleinere Beobachtungen beisteuern, wie zum Beispiel, hier wirst du langsamer, hier wirst du schneller, welches ist dein Tempo? Na, aber fangen wir doch mal bei Beginn an. Was die Ingrid erlebt hat, ist praktisch eine Situation, dass der Korrepetitor mit seinem, wie sagt man, Kunden, Klienten? Ja. Schüler. Sagt man Schüler? Nein. Mit seinem Patienten. Allein ist im Raum, mit oder? Mit seinem also, Partner, ja. Mit seinem Partner eine geradezu abgeschlossene Sache macht. Und wenn du, Ingrid, reinkommst und machst eine Radiosendung und zerrst es vor Veröffentlichung an die Öffentlichkeit, ist das natürlich schon eine wesentliche Sache. Also die Direktorin kann man da schon gut verstehen, also ich zumindest. Die Sängerin. Die Sängerin. Na schon, oder? Also mal privat sein mit dem Korrepetitor. Also ich habe das Gefühl, dass der Korrepetitor jemand ist, der in Partnerschaft mit dem, der ein Instrument spielt oder mit dem, der singt. Also, das hat nicht mehr gegolten, dass der eigentlich etwas Schöpferisches gebiert, also eigentlich eine Art von Hebammenfunktion ausübt. Und wie bei einer Geburt würde ich ja auch nicht erwarten, dass alles perfekt läuft. Also so wie, ich sage es jetzt einmal ganz brutal, die Frau in die Hose macht, wird auch die Sängerin falsch singen oder der Trompeter falsch blasen. Jo. Wird schon so sein. Was ist falsch? sehr oft hat man am Klavier eben die ganze Musik, da steht alles drauf. Du spielst dein eigenes, aber du hast drüber eine Stimme, wo die Sänger zum Beispiel sind. Oder wenn es mehr Sänger sind, dann hast du eben 4 oder 5 oder 6 Stimmen, je nachdem, wie viele Sänger sind. Oder du hast die Stimme von der Tuba drüber oder von der Posaune. Du siehst also die ganze Musik, die klingen sollte, während die Solisten sehr oft eben nur ihre Stimme haben. Und dann vielleicht einen Balken mit 14 Takten Pause und aber nicht wissen, was in der Zeit passiert, außer sie kaufen sich die Noten oder sie hören sich die Aufnahme an. Und dann kannst du sagen, in diesen 14 Takten spiel die Oboe, und das spiele ich jetzt hier, da und da, spiele das und dann kommt der Ton und das ist dein Ton und dann setzt du wieder ein oder so. Matthias, wir sind jetzt kopfüber in diese Sendung gefallen. Ich glaube, wenn man mal die Situation beschreibt, also du bist Korrepetitor an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Genau. Du bist dort praktisch beim Personal. Ja, künstlerisches Personal, jawohl. Ja. Du kannst Klavier so gut, dass du mit anderen Leuten üben kannst, etwas erarbeiten kannst. Du bist ein perfekter Begleiter. Ich weiß nicht, ich höre auf die anderen auf jeden Fall. Und ich weiß, was sie zumindest einmal machen müssten, weil ich das ja sehen kann. Aber du wirst engagiert, nicht vorne auf der Bühne ein Stück aufzuführen, sondern du wirst engagiert, um Menschen, die vorne auf der Bühne ein Stück aufführen, zu erarbeiten, das, was sie dann aufführen. Ganz genau. Weil ja zum Beispiel ein Pianist oder eine Sängerin oder ein Trompeter ja nicht ständig das ganze Orchester ganz genau dabei haben kann, das wäre ja viel zu teuer. Ganz genau. Außer es ist wie Helmut Deutsch, wo du wirklich dann auch das spielst, was dann später klingt. Also wenn du ein Lied spielst, dann ist das kein Klaviersatz, den eigentlich das Orchester spielt, sondern es ist für Klavier geschrieben und du spielst nachher dann auch im Konzert. Das heißt, du hast dann, da kommt dann, wenn du mit einem Trompeter ein Stück erarbeitest, bist du der Vertreter fürs Orchester am Klavier? Du hast einen sogenannten Klavierauszug. Ja. Das heißt, da ist das Wesentliche drinnen, nicht, dass man irgendeine Soundspur, wo was Wirkliches passiert, nicht drinnen hätte, ja. Das wäre schrecklich. Aber du weißt, du kannst das spielen, was im Wesentlichen das Stück ausmacht. Jawohl. Das steht bei dir im Plan. Ja. Da steht dann auch die Trompeterstimme drunter wahrscheinlich. Und der Trompeter, sagst du, hat nur sein Stück, wo dann einfach Pause ist, lange Zeit, wenn nichts zu tun ist. Der hat oft nur seine Stimme, der hat nicht den Auszug, weil er sonst so oft blättern müsste. Eben, der hat seine Stimme und damit kommt er eben zu dir und ihr arbeitet daran. Ja, ja, genau. Das ist die Situation. Ja, also das ist die Studiensituation. Das stimmt. Die Studiensituation. Ja, so gesehen kann man auch die Sängerin verstehen, wenn sie sagt, ich möchte keine Öffentlichkeit dabei haben, was ist jetzt erst einstudiert. Ja. Das heißt, die Ingrid, wenn sie mit ihrem Mikrofon dorthin kommt, geht in die Studiensituation, wo wirklich zwei Leute etwas erarbeiten und eigentlich simulieren, dass da ganz viel passiert. Denkbar. Also als Korrepetitor weißt du ja nicht, wie es der andere will. Mhm. Sehr oft weiß man, man hat vielleicht dasselbe Stück, aber man hat zwei verschiedene Vorstellungen von dem Stück. Ich denke mir oft, es könnte in dem Tempo sein. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich dann auch bei dem anderen so ist. Deswegen will ich als erstes immer wissen, wie willst du es haben? Was ist dein Tempo? Tempo und Klang hängt dann wieder zusammen. Wie passiert das, wenn einer mit einem Stück kommt, dann wirst du mir angerufen, wir haben da jemanden im Zimmer 317, der käme mit diesem Stück und es sollte übermorgen oder in zwei Monaten fertig sein. Ja, ja. Schau da den mal an. Ja, oder Wettbewerbe oder so, die haben dies und jenes Programm. Oft ist es auch so, dass ich dann nicht mitfahren kann zu Wettbewerben, weil es zu weit weg ist. Und dann sage ich halt, spielst halt mit dem Pianisten dort, aber der wird es ungefähr so und so machen. Und dann musst du zeigen, was du zum Beispiel für Tempo willst. Denn Bläser haben einen gewissen Luftstrom, der dann die Farbe ausmacht. Oder Streicher haben einen gewissen Bogengeschwindigkeit. Und dann daraus resultiert eigentlich das Tempo. So wie sie den Klang bilden, vom Hin- und Her-Streichen oder vom Blasen, daraus kommt dann eben das Tempo. Und das möchte ich wissen als Pianist. Oder spüren ist noch besser. Das hängt mit dem Atem zusammen. Deswegen schaue ich mal erst, dass ich mich zurückhalte und herausfühlen will, wie es die anderen sind. Und dann, wenn ich das habe, kommt die zweite Stufe idealerweise, dass ich im Vorspiel, zum Beispiel im Wettbewerb, wo kein Orchester dabei ist, oder auch bei Stücken, die an sich sowieso für Klavier komponiert sind, dass ich im Vorspiel dann weiß, okay, das war das Tempo, das ist das Tempo, wo es eigentlich gut geht. Im Moment vielleicht ist es ein bisschen zu heiß oder die Stimme ist ein bisschen trocken, da kann ich ein bisschen stützen, da muss ich ein bisschen warten, da spiele ich ein bisschen lauter oder da gehe ich ein bisschen zurück. Das ist das Zweite. Aber das geschieht erst, wenn ich weiß, wie es der Solist haben will und dann weiß ich, dass ich ihn auf die oder die Art unterstützen kann. Es kommt immer ein Solist zu dir? Ja, meistens, ja klar. Also ihr übt da jetzt nicht ein neues Stück, der kann das Stück bereits. Er sollte eigentlich seins schon kennen und können, ja, natürlich. Und sehr oft kann ich es nicht, dann bringen die das mit und ich versuche das irgendwie erst einmal vom Blatt zu spielen. Ja. Das kann auch passieren, dass die Leute anrufen und sagen, du, ich habe das und das Stück und ja, und dann schaue ich halt. Was ist die Angst des Korrepetitors? Also meine persönliche Angst ist, abgesehen von dem ewigen, bin ich zu laut, dass ich ein Tempo anschlage, wo der andere sich nicht wohlfühlt, wo er sich gedrängt fühlt oder wo er sich gedrosselt fühlt. Und die zweite, noch größere Angst ist, dass ich es dann nicht merke. Und wie merkst du es, dass du es nicht merkst? Idealerweise treffe ich es gleich, wenn man vorprobt. Oder ich merke es möglichst schnell am Klang. Wie merkt man das? Wenn er zum Beispiel eine Lautstärke produzieren will, aber in einem langsamen Tempo, dann muss er am Streichinstrument mehr drücken, um die Lautstärke herzukriegen. Dann kriegst du es nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Druck. Das klingt dann anders. Das ist ungefähr anstatt also am Klang kann ich es erkennen, wenn ich weiß, wie er es haben will oder sie haben will. Und wo hast du das gelernt, dass man das am Klang so erkennen kann? Ja, das musst du durch die Proben. Also man soll es schon mal proben. Mindestens ein, zwei Mal. Aber dass du weißt, dass eine Geige so klingt, wenn man sie zu langsam spielt? Ja, dann wird es bröcklig. Aber wo hast du das gelernt? In der Ausbildung? Dauernd. Ja, durchs Tun eigentlich. Durchs Tun. Ich habe einmal Orgel gespielt, eine Messe, eine einzige Vorabendmesse, eine. Und das Heilig, Heilig, Heilig hat 5 Kreuz gehabt. 5? 5. Mindestens. Mehr. Wie viel gibt es denn maximal? Ja. 7. Okay, 5 hat es gehabt. Das war wirklich jenseits. Und ich habe das so langsam gespielt, dass der Pfarrer, der das Solo singen musste, der hat einfach den Atem. Naja, da hast du. Knapp an der Grenze zum Abwürgen. Wie wenn es mit einem Steirer Traktor auf dem Berg fasst. Aber er hat es da halten. Naja. Aber es war wirklich für das gesamte Publikum spürbar, da passiert jetzt etwas. Ja. Das war früher mal. Ich habe eine Aufnahme gehört vom Leo Slezak im Radio, im O1, glaube ich, alte Aufnahme. Da hat er Schubert-Lied so extrem langsam gesungen. Das wird fast obszön. Da hat man dann gesagt, ja, der Slezak, der kann das spannen. Das war aber zu dieser Zeit, also das ist jetzt 100 Jahre her oder mehr, da war das vielleicht sogar eine Tugend. Also der Pfarrer hat sich so ungefähr angehört wie ein Gummiringel, das man spannt. Na Moment. Und dann nicht extrem spannt, sondern loslässt und kurz bevor das Gummiringel schlappert. Dort war er. Dem hast du es gezeigt. Ja. Das war so die geheime Rache für viele Jahre. Das habe ich mir schlechte Predigten. Ja, ich habe da auch als Einzug die Titelmelodie von Radio Moskau gespielt, weil das war so pompöse Musik, das kannte ich von der Kurzwelle und ich konnte nicht wirklich gut Repertoire spielen und gerade einen Einzug muss man aus dem Gehör machen. Hat super funktioniert, ist niemand draufgekommen, bis heute nicht. Wahrscheinlich so langsam, dass man es nicht mehr erkannt hat. Nein, das war schnell, das war gut, das war ja aus dem Gehör, aus dem Gedächtnis. Großartig. Mhm. Ich habe nie wieder dort gespielt, das war's. Weil ich hatte einen guten Freund, der hat gesagt, Lothar, das lass lieber. Aber ja. Mich interessiert eigentlich die Beziehung, die du zu deinen Schülern und Schülerinnen hast. Ja, die fußt ja auf dem, dass ich versuche zu erkennen, was sie wollen. Aber ich finde das sehr interessant, weil du offensichtlich das Beste in ihnen hervorbringen willst und sie bestmöglich unterstützen willst. Ja. Aber wo ist das Tier in dir? Was heißt jetzt das Beste? Also ich bin auch ein Beobachter nebenbei. Es gibt Leute, oder das passiert mir auch selber, man hört sich vielleicht anders als Außenstehende, also als Zuhörer sich einen dann hören. Und man glaubt, man ist unheimlich intensiv und die Zuhörer denken sich ein bisschen langweilig vielleicht. Und da gibt's dann so Rückwirkungen, wo man sagt, so hier ist es, an der Stelle ist es gut, da habe ich die und die Harmonie. Und dann kommt aber dasselbe nochmal. Da macht man es vielleicht, da kann man dann was machen. Und auf die Art zeige ich denen, oder sie merken, dass es ein Produkt von uns beiden ist. Sie sagen mir auch, wie sie was wollen. Und sie hören mich ja auch anders, als ich mich höre. Das Wichtigste ist, dass zwei Leute, die dasselbe Stück spielen, erst einmal dieselbe Vorstellung von dem Stück haben. Nicht zwei verschiedene. Das ist ja nicht sicher. Es kann sein, dass ich sage Autobus und er sagt Autobus und wir stellen uns beide denselben Autobus vor. Es kann ja passieren, dass der eine... Das ist nicht sicher. Und da kommt man dann hin durch das Proben. Und wenn man sich dann besser kennt und auch akzeptiert und wahrnimmt und stützen kann, dann ist es das Beste. Dann spielen eigentlich sehr oft die Leute dieselben Stücke, aber es klingt bei jedem anders. Weil eben jeder anders ist und auch diese Unterschiede dann zum Klingen kommen. Und du bist das Chamäleon? Ja. Ich habe mich da über mich selbst, habe mir nicht so viel Gedanken gemacht eigentlich. Ich versuche da so eine gewisse Atmosphäre auch. Zum Beispiel, wenn man 4 Takte Vorspiel hat, bevor die einsetzen oder so. Der eine will es ein bisschen feierlich, dann spiele ich vielleicht etwas mit mehr Strahl und die anderen wollen es etwas mysterioso, so dass man sich eigentlich reinschleichen kann in das Stück. Dann spiele ich dieselben Töne, aber es ist ganz anders plötzlich, auch für mich selber. Wie ich persönlich das jetzt will, das kann ich nicht sagen, weil ich ja nicht der Solist bin. Ich wüsste es zum Beispiel, wenn ich in einem Beethoven-Konzert oder so der Solist wäre, dann wüsste ich schon, wie ich es wollte. Aber da bin ich ja die andere Seite. Es kommt mir vielleicht zugute, dass ich solistisch auch gespielt habe. Dann weiß ich möglicherweise, was ein Solist bräuchte. Das heißt, du warst auch schon auf der anderen Seite. Du hast ja auch schon mit einem Korrepetitor und einer Korrepetitorin geübt. Ja. Immer wieder mal. Wenn du da Klavier studierst, dann spielt man mal Beethoven-Konzert oder Tchaikovsky-Konzert. Da spielt irgendjemand das zweite Klavier erstmal, bis man es dann mit Orchester spielt. Dann spielst du erst mal mit dem. Und da muss man da auch irgendwie eine gewisse Aussagekraft entwickeln, um zu zeigen, das ist mein Tempo. Hier bitte nicht rennen. Da geht es ein bisschen voran. Da zieht es einen in den Boden weg. Da bremse ich. Das kann man schon lernen. Geht nur, wenn man sich selbst im Klaren ist. Dann ist es zumindest ist es dann leichter. Musst du technisch besser sein wie, was heißt technisch, musst du musikalisch besser sein wie der, mit dem du übst, oder kannst du auch schlechter sein, oder gibt es die Unterscheidung eh gar nicht? Die Unterscheidung gibt es in dem Sinn nicht, weil das Schlechte, das Gute, wenn es intensiv ist, dann ist es einmal zufriedenstellend. Dass die Leute sich vielleicht verbessern im Laufe ihres Studiums, wäre noch wünschenswert, aber es ist dann immer, was ist gut, was ist schlecht. Also natürlich kann man auch Leuten sagen, spiel's in diesem Metronom, zack, zack, in dem spielen wir es jetzt durch und dann machst du keine Fehler und dann ist es gut. Und der Nächste sagt, ja, ich spiel's genauso schnell oder ich spiel's schneller. Ja, ist der dann besser? Es kommt schon darauf an, was da mit den Klängen an Gefühlen transportiert wird. Also ganz klar ist mir deine Rolle nicht. Also es leuchtet mir ein, dass du jemanden des Tages so richtig vermiesen kannst, wenn du mies drauf bist. Also das leuchtet mir schon ein. Und wenn du zu schnell, zu langsam bist und arrogant und nichts merkst und nichts merken willst. Also da würde man nicht oft dann länger zu dir kommen wollen. Aber was ist genau... Das ist praktisch, wenn man aneinander vorbeireden täte, ja. Das kann ja auch passieren, oder? Aber mies drauf sein geht nicht, oder? Das, ja. Immer raushängen lassen irgendwas. Ich finde die Autobusgeschichte ganz interessant. Also wenn zwei Autobus sagen und der eine ist vielleicht ganz ambivalent mit Autobus und ja, der andere ist ganz klar mit Autobus, ja? Also das reicht ja schon aus. Ja, es ist. Ich wollte es nur als Beispiel sagen. Es ist okay, wenn der eine Autobus sagt und der andere ist ambivalent und meint einen anderen Autobus, aber wenn der eine schlechte Laune ist. Oder ist das jetzt trivial? Ja, wenn man keine Lust hat, ja, das kann schon auch passieren. Aber normal habe ich schon Lust. Okay. Ich freue mich immer drauf, ich bin gespannt. Und mit jedem ist ein bisschen anders oder mit jeder kommt irgendwas Neues raus. Und es ist ein längerer Prozess auch. Wenn man die Studenten dann zum Beispiel 4-5 Jahre hat, dann entwickeln die ihre eigene Stimme am Instrument. Die werden technisch dann schon besser, zum Beispiel am Kontrabass, haben mehr Kraft, können die Töne besser runterdrücken, können vielleicht mit einem Finger den Ton drücken, müssen nicht 4 Finger aufeinander legen. Haben mit einem Finger die Kraft, können die anderen Finger schon woanders hinlegen, wo sie es vielleicht demnächst brauchen. Das Vibrato ist anders, der Kontakt mit dem Bogen auf der rechten Seite ist anders, das Instrument schwingt anders, du hast andere Farben. Das ist ein längerer Prozess. Das heißt, 4 bis 5 Jahre kommen die teilweise zu dir? Ja, manchmal auch länger noch, je nachdem. Also manche kommen. Und dann gibt es eben diese projektbezogenen Sachen, wo Leute anrufen und sagen, ich habe ein Probespiel und ich habe gehört, Sie sind da der Begleiter und können wir uns einmal treffen, dann spielen wir es vorher mal durch und so. Und dann machen wir das natürlich. Und dann weiß ich ungefähr, der und der spielt in dem und so. Das sind dann mehr so ein bisschen Fertigteile. Die meistens, die zu einem Probespiel kommen, weil sie eine Orchesterstelle haben wollen bei den Philharmonikern oder so, sind meistens schon mit dem Stück fertig. Die brauchen mich dann nicht als großartigen Ratgeber, wo ich dann sage, ja, hier könnte man vielleicht. Oder das brauche ich dann nicht sagen. Die wissen schon, wie sie es wollen. Also Probespiel heißt, da heuern dich die Philharmoniker an. Ja, die kann ich. Ja. Okay. Genau. Wenn da zum Beispiel Probespiel in der Oper ist, dann ruft mich jemand an von der Oper und sagt, wir haben da Probespiel, ob ich das. Fühle ich mich dann immer sehr geehrt und sage, ja gerne, freut mich. Und dann gehe ich da hin und dann spielen eben vielleicht 20 Leute dasselbe Stück, weil es ein Pflichtstück ist. Und da möglicherweise spielst du wirklich von den 20, spielst 20 verschieden. Mhm. Aber du spielst es in welcher Form? Ich versuche es als eine Art von teilnehmender Beobachter. Ja, naja, schon. Naja, aber, ja. Es klingt wie eine Antwort. Also ich denke, es klingt schon wie eine Antwort. Das haben wir gerne. Es sollte auch eine Antwort sein. Wenn die Leute, mit denen man redet, so etwas. Nein, ich habe eher gemeint, dass er 20 Mal antwortet auf das, was da kommt. Aha. Reagiert. Ja. Na, reagieren oder agieren? Mehr reagieren. Bist du so, immer, wenn du ihm sagst, es sind 20 verschiedene Leute, 20 verschiedene Stücke. Das gleiche Stück. Das gleiche, ja, richtig. Es sollte 20 dasselbe. Mal verschieden klingen. Ja, ja. Genau. Spielst du dann so eine neutrale begleitende Version oder spielst du eine bunte, nicht neutrale, also eine plain vanilla Version? Also ich will nicht provozieren, aber auf ganz neutral kann man dann, wenn Leute da stehen, die unheimlich vibrieren, reinlangen, dann kann ich nicht ganz neutral spielen. Nicht. Und so tun, als würde mich das alles nichts angehen, sondern dann bin ich eben der teilnehmende Beobachter. Dann gibt es Schoko-Begleitung. Gibt es dann, ja. Dann nehme ich vielleicht mehr Pedal oder ich spiele einfach ein bisschen lauter, weil ich merke, der hat einen großen Ton. Aha. Oder manche machen dann auch beim Spielen irgendwie Gästen, wenn sie zwei Takte Pause haben, sie hören nichts, sie brauchen mehr. Und dann spiele ich einfach mehr. Das gibt's schon. Okay, jetzt will ich noch was wissen. Welche Rolle spielt das Visuelle? Weil vieles von dem, was du sagst, ist ja eigentlich durch das, was du hörst. Ja. Also wie viel Rolle spielt es, ob da jetzt, ich sag mal, ein dicker Kontrabassspieler vor dir steht oder eine dünne Querflötistin? Um bei den Vorurteilen zu bleiben. Ja. Ich habe mich jetzt eher am Instrument orientiert. Na, das erinnert mich jetzt an einen Meisterkurs, wo ich mal zugehört habe beim Leonardo Gelber, Pianist. Der hat da eine ganz großartige Teilnehmerin gehabt auf seinem Meisterkurs und die hat sich da mit den Chopin-Prelüden, da hat sie sich unglaublich bewegt und total in der Musik und dann die Schultern hochgezogen und die Augen geschlossen und nach links geschaut. Und dann hat er sie ja dann gefragt, warum sie sich so bewegt. Ja, das käme alles von ihr aus dem Inneren. Und dann hat er versucht, ihr ein paar Ideen zu geben und dann hat sie sich ganz gleich bewegt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich würde gerne mal das hören, was ich sehe. Also das Wichtigste ist das Hören. Aber das Sehen spielt als Begleiter schon eine Rolle, vor allem bei Instrumenten wie Kontrabass. Dann siehst du genau, wann ist der Bogenwechsel. Jetzt geht er zum Frosch, jetzt ist Aufstrich, irgendwann ist der Aufstrich aus. Dann schaue ich natürlich schon hin. Und dann weiß ich genau, beim Abstrich kommt der Harmoniewechsel. Und dann spiele ich beim Abstrich. Auf Sicht. Aber wenn es mal fließt, dann brauche ich eigentlich nicht mehr hinschauen. Mhm. Und ist es dann was Gemeinsames, was entsteht? Ja. Dann wirklich, der Fluss ist das Gemeinsame. Wenn der entsteht, dann läuft es praktisch blind. Und ist es auch was Soziales? Total. Für mich schon. Für den anderen auch? Oder ich weiß hoffe es. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Und muss man sich mögen? Nein, man muss sich nicht mögen, man muss sich achten. Achten. Und es ist eigentlich alles total einmalig. Es ist selten so, dass du es zweimal gleich spielen kannst. Also. Und gibt es sowas wie eine Anamnese, bevor man beginnt, dass man die Familiengeschichte redet ein bisschen oder sagt man, okay, probieren wir mal und schauen wir an, wie es geht? Also das Reden, es führt möglicherweise zu einer gewissen Annäherung. Es kann auch lockern. Es kann auch eine Rolle spielen, wenn das jemand ist, der überhaupt kein Deutsch versteht. Das erfährst du ja gar nicht, wenn du nicht redest. Und dann redest halt Englisch oder so, dann weiß man. Also es kann dich, glaube ich, schon ein bisschen beeinflussen. Auch umgekehrt, wenn er mal meine Stimme hört oder wenn ich glaube, also ich versuche es in einem geringen Maß, ich versuche es schon zu machen. Wenn so ein Probespiel ist, dann gehe ich zu jedem von den Teilnehmern hin, stelle mich kurz vor und sage dann meistens zu allen dieselben Sätze. Ich sage immer, wer keinen Klavierbegleiter hat, der könnte dann mit mir spielen möglicherweise. Und dann sagen die, ja, ich habe, oder sie sagen, ja gut. Und da, ein Minimum an persönlichen Kontakt finde ich da vertretbar. Und Schuberts Großgroßenkel oder sowas ist noch nicht gekommen und hat mit dir geübt? Nein, aber... oder ich habe es nicht gewusst, weiß es nicht. Es gibt natürlich große Dynastien, die dann immer erscheinen und so. haben oft ja auch ihre großen dynastischen Begleiter. Tatsache. Ja. Jetzt müssen wir geschwind hören. Erzähl mir was, wenn du möchtest, was du da, was hören wir gerade, die Moment Musico? Ja, das habe ich mal früher ganz oft gespielt, das mag ich sehr, das Stück. Du kannst einmal so spielen, dann kannst du wieder anders spielen und es ist trotzdem Schubert und nie gleich. Deswegen macht es vielleicht auch den Kontakt zum Unterbewussten so wichtig. Das kannst du so üben und wenn du das dann vorspielst, ist es plötzlich anders. Und du kennst dich kaum selbst wieder und trotzdem ist es irgendwie gut, möglicherweise nur für dich selbst. Also solche Stücke begleiten dann ein Leben lang. Aber das ist ja schon ein geniales Stück, also von finde ich ja. Also ich finde das sehr interessant mit dem Unterbewusstsein. Die Menschheit wäre schon ärmer, wenn es das nicht gäbe. Deswegen muss man es auch immer wieder vorspielen und dann kommt man dazu. Ich kann es nicht zweimal gleich spielen, aber ich kann es jedes Mal aus irgendwas schöpfen, wo ich glaube, dass das Stück tragen könnte. Das weiß ich nicht, ob das dann historisch richtig ist. Aber es ist halt dann meins. Andere sollen es dann anders spielen. Ja, was ist überhaupt historisch richtig? Das ist dann immer das Gleiche und steht? Ja. Nee. 1,54. Diese Wendung ist ja unglaublich. Ja? Ja, eben, ja, genau. Dass da so viel Licht reinkommt auf einmal. Da. Ich finde es auch genial gespielt. Und fertig. Wer hat's gespielt? Na, irgendwer da drinnen halt. Das ist ja diese Geschichte mit ja, keine Ahnung, wer es war. Ein Unbekannter. Schön war's. Mir hat's gefallen. Ich finde das total interessant mit dem Unterbewusstsein, was du gesagt hast. Weil wenn nämlich das Unterbewusstsein des Korrepetitors dem Unterbewusstsein des jeweiligen Musikers begegnet, dann konzipiert er etwas, was man ja wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst beschreiben kann. Ja. Also eben nur akustisch erleben kann. Ja. Das wäre das mit dem Fluss. Wenn das einmal entsteht, wenn beide merken, jetzt sind wir drauf, jetzt groovt's, jetzt fährt's. Dann braucht man immer viel machen. Da muss man bloß noch horchen. Und es ist nicht so banal, wie es jetzt sich anhört. Mhm. Weil es nur geht, wenn man es gut kann vorher. Es ist also nicht willkürlich. Es ist spontan, aber es ist nicht willkürlich. Das heißt, die Korrepetitorin, die ich in der Staatsoper mit dem Ballett gesehen habe, die haben natürlich die Töne null Nüsse interessiert. Da war also die Antwort, nur die Bewegung. Ja, die brauchen einen Puls. Die Töne sind auch wichtig, aber die brauchen vor allem einen Rhythmus, ein schwer, leicht, ein Springen, ein Landen. Das macht da die Musik sehr aus. Ich meine, eine der großen Grundlagen von unserer Musik ist ja, glaube ich, Tanz. Mhm. Schwer, leicht, hoch, landen, atmen, einatmen, ausatmen. Ja, Tanz und Gesang sind die zwei Wurzeln. Und würde ich glauben. Und Resonanz, wenn etwas gemeinsam schwingt, wenn es brummt, wenn man es spürt. Ja, dann auch, wenn man Leuten das vorspielt. Aber wie kommt man dazu, sich mit Klang überhaupt zu beschäftigen? Also ich glaube eben, man singt zusammen was, weil es allein nicht so gut klingt wie zusammen. Oder man hat irgendwie eine Art von Tanz, um was zu feiern. Sonnenwende oder was auch immer. Jagd, Tänze oder eben Regentänze. Das ist ja ganz groß jetzt, dass man schaut nach Afrika, was machen die Pygmäen, wie tanzen die, wie kommen die auf die Rhythmen? Das ist auch hochinteressant, warum Menschen das machen, warum Menschen sich nicht gegenseitig die ganze Zeit bloß die Bissen aus dem Mund reißen. Ja. Und weil es die Angst nimmt. Denkbar, dass man zusammen sich stärker fühlt. Ich meine, einen Kanon kann ich nicht allein singen. Sollst du auch nicht allein singen. Mehrstimmig kann ich nicht allein singen. Ne? Mhm. Das ist Wir-Gefühl, wird durch Singen ja auch. Ja, mit Mehrspuranlagen geht das schon. Ja. Der Kanon mit sich selbst. Ja, genau. Ich habe einmal gejodelt. Es war furchtbar. Also ich habe 3 Tage lang oder 4 Tage lang versucht zu jodeln. Ich habe noch nie gejodelt. Und dann war erste Stimme, zweite Stimme, dritte Stimme, vierte Stimme. War es vorbei mit mir. Wieso? Hast alle vier? Weil ich die erste Stimme gelernt habe und dann kam die zweite dazu, dann musste ich die zweite singen und dann habe ich immer meine Stimme verloren. Ach so. Also wenn wir dann zum Märt gesungen haben, ja. Es war mir unmöglich, meine Stimme zu behalten. Naja, das lernt man aber natürlich. Ich meine, das sind ja auch demokratische Tugenden, wenn du so willst, dass man also seins sagt und gleichzeitig auf die anderen, die auch was zu sagen haben, hört. Eigentlich ist das demokratische Tugend. Ne? Es gibt keine Dirigenten, die so dumm sind wie eine Kartoffel. Das geht ja gar nicht, oder? Ich meine, wenn du ständig auf alle hören musst, Montessori, Maria Montessori. Also das ist doch dieses sensorische Bewusstsein. Wobei, sie sind sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt einmal irgendeinen aus den Philharmonikern im Interview gehört, der von Claudio Abbado so geschwärmt hat. Also, dass der das Orchester hat richtig was entwickeln lassen und machen lassen und dann ist jetzt, ich weiß nicht, wer jetzt ist. An der Oper, der neue Chef. Ja. Das ist doch der, ich weiß schon, ich sehe ihn vor mir, ich kann jetzt den Namen, ist ein Doppelname auch. Ja. Auf jeden Fall der, der hat einen ganz konkrete Vorstellung und das Orchester muss sich dem schon beugen. Also jo. Das ist schon, also der nicht jeder Dirigent ist, glaube ich, so. Also Bertrand de Billy, kann das sein? Nein, der ist im Radio. Der Welser Möst. Der Welser Möst, ja. Aber praktisch dadurch, dass ein Dirigent ja ständig hören muss und auf die anderen wahrnehmen, ist einfach die Sensorik so geschult, dass einfach so viel wahrscheinlich im Hirn, gehirntechnisch dranhängt, dass der gar nicht richtig blöd sein kann. Also der muss auch wirklich dann in anderen Bereichen, keine Ahnung, intelligente Tischgespräche führen müssen. Hoffentlich. Ich hoffe, dass der Intelligenz keine Grenzen gesetzt sind. Naja, aber gibt's recht, gibt's. Moment, Matthias, du hast drei Kinder. Kannst du allen dreien gleichzeitig zuhören? Ja, nein, natürlich, glaube ich. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich mich auf jeden Einzelnen ein bisschen konzentrieren muss. Und es kommt auch darauf an, was sie sagen. Es hängt davon ab, wenn die eine mir nur ein Kleid zeigen will und ich rede gerade mit dem anderen, dann sage ich, ja, super Kleid, toll, super, und was hast du noch? Und dann reden wir darüber. Das geht, aber es hängt immer vom Gehalt auch ab. Mhm. Also die Pauke, die kommt nur nicht so oft vor. Hm? Pauke kannst, ja. Ich glaube, das kann man, ja. Aber der Dirigentenberuf, weil du das gerade anschneidest, der hat möglicherweise auch zwei Gesichter. Manche wollen wirklich so wie Architekten, die sagen, das muss alles wieder weg, das muss alles weg. Mhm. Und wir machen es so und so und so. Und so muss dann auch sein. Und so ist dann auch gut. Dann finden es alle okay. Und manche lassen auch was entstehen. Gerade im Umgang mit Sängern ist mir Zweiteres lieber, wenn man dann eine Oper hört, Rosenkavalier oder so, und du hast jemanden, der da mitatmet und auf die Sänger schaut. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, diese ganzen Formaten, die wir heute haben, dieser Halbkreis mit dem Punkt drin, das war ursprünglich früher mal Auge. Das heißt, schau hin, wie die Sänger den Ton halten, und wenn sie gut drauf sind, dann dauert er länger. Wenn sie einen Frosch im Hals haben, dann geht es schneller. Also reagieren auf das, was die Solisten so anbieten. Da kannst du dann oft dein eigenes Konzept, und da ist man eigentlich als Korrepetitor dann fast schon am richtigen Gleis, wenn man dann so begleitet, dann schaut man hin, hört und dann geht's weiter. Das hat wieder mit dem gemeinsamen Atem, mit dem Fluss zu tun. Ja, kann es dann sein, dass der Musiker, mit dem du das einstudierst, dann dich vermisst, wenn es dann auf der Ja, mich persönlich nicht, weil ich ja noch nie Opern dirigiert habe. Aber es gibt Sänger oder Sängerinnen, ihn, ja. die durchaus dann sagen, es muss der und der sein. Oder Also jetzt zum Vorbereiten. Gibt's, und auch für die Aufführung. Aber praktisch die Formate, dieser Blick zu den Musikern und zu den Sängern, ja. Das ist ja auch Risiko dann, oder? Da kann eine Aufführung dann auch schief gehen. So gesehen ein Risiko, weil es eben nicht geprobt ist. Wie ist das mit dem Risiko bei euch in der Musik? Man ist so pauschal bei euch Musikern. Ist Risiko ein Thema? Ja. Oder versucht man das Risiko weitestgehend auszuschließen? Es ist ein Thema, welches man versucht auszuschließen, indem man versucht, die Fehler, die für die meisten Leute ein Risiko darstellen, die Fehler zu minimieren. Aber Risiko ist natürlich auch, wenn man zum Beispiel wie ein Nachrichtensprecher die richtigen Töne spricht, ohne etwas zu sagen. Das ist auch etwas, was Leute vermeiden wollen. Sonst brauche ich ja keinen Schauspieler mehr. Dann kann ich einen Nachrichtensprecher hinstellen, der spricht mir vielleicht den Hamlet-Monolog ohne Fehler. Aber ich erlebe ja nichts dabei. Ich will ja was erleben. Ja, aber wo ist genau dieses Erleben und dieses Einzigartige? Ist das an einer Stelle, wo auch Risiko existiert, oder kann das auch von einer Stelle herkommen, wo man handwerklich perfekt im risikofreien Raum arbeitet? Oder ist es eben das Ziel, dass es dann von wo kommt? Ich glaube, das Ziel ist, handwerklich so perfekt zu sein, dass du es jedes Mal anders sprichst. Und darin besteht das Risiko. Weil du es nie zweimal gleich sprichst, ist es auch für dich selber jedes Mal neu. Und will man es nicht auf drei verschiedene Arten sprechen können, risikofrei? Doch, das will man auch. Und dann, wo bleibt dann der Raum fürs Risiko? Das ist dann ganz weg. Im Live-Moment. Du willst denselben Witz nicht fünfmal gleich erzählen, sondern du willst ihn auch immer wieder so erzählen, dass es für dich selbst lustig ist. Ich kann überhaupt keine Witze erzählen. Nein. Ja, eine mit der Formate. Die Formate kommt zum Doktor und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ist es so der kennst du den Witz? Nein. Ist er lustig? Ja, ich glaube schon. Ja. Oder ist es so ein Altzopfwitz, den der Musikschullehrer schon seit 50 Jahren sagt? Ich muss mich outen. Also was ist die Formate? Die Formate ist, so viel ich weiß, das Anhaltezeichen, oder? Ja, es ist über einen Aushaltezeichen. Ton heißt es hier, hier gibt es keinen Puls, hier gibt es keinen Rhythmus, da bleiben wir mal stehen. Aushalten. Der Ton wird ausgehalten und er reagiert, der regiert, der Ton regiert über den Rhythmus. Die Zeit läuft nicht weiter, sondern hält inne, weil dieser Ton so schön ist. Meistens ist es ein höherer Ton, vielleicht auch ein Spitzenton. Und Ingrid, die Fermate kommt zum Arzt und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Naja. Aber da sagst du eben, das kommt daher aus vom... Ich glaube, da ist eben wirklich, wie man das sagt, ich halte es nicht mehr aus, das ist der wesentliche Punkt von dem Witz. Und wann das wirklich nicht richtig daherkommt, dann geht's nicht. Na, wenn man. Aber manchmal hält man auch die vielen Formaten nicht aus als Zuhörer. Aber das ist schon schön. Ich habe nur jetzt keine Formate so richtig störend erlebt. Mir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen. Na, wenn der Fluss fehlt, dann sind es zu viele Formaten. Es muss auch irgendwo mal wieder durchmarschieren, dass dabei ein Zug entsteht, Entwicklungen entstehen. Das muss auch sein. Da würden Formaten im Weg stehen. Da würden Formaten absolut im Weg stehen. Aber du sagst Formate praktisch eigentlich ursprünglich der Blick, Kontaktaufnahme. Schauen, was der andere so tut. Das ist das, was also die Formate sozusagen in den musikalischen Kontext dann verankert. Sagen das alle oder sagst es nur du? Ich denke, das sagen alle. Okay. Das ist nämlich, du kannst es nicht durchdirigieren, Formate, sondern das ist der Sinn. Mhm. Du dirigierst halt nicht, beziehungsweise der Konzertmeister schaut hin. Mhm. In der Wiener Oper ist es ja möglich, dass da so ein Blickkontakt ist. Dann schaust du rauf und wenn du merkst, ja, jetzt ist der Atem aus, jetzt kommt dann die Nachsilbe. Sehr oft sind Formaten auch auf einer betonten Silbe. Und irgendwann heißt es dann, nach der Silbe geht es dann noch weiter und irgendwann kommen diese unbedeutenderen Nachsilben und dann gibt er den Auftakt und dann fließt es wieder weiter. Matthias, du bist ja wirklich in einem Bereich, wo ständig gelernt wird. Also Lernen und Erweitern und Verbessern ist ein Thema, ein großes Thema mit Musik bei dir, in dem Fall als Chorrepetitor. Wie war es bei dir, das Lernen in deinem Aufwachsen? Kleine Matthias, 4 Jahre, kommt in die Vorschule und in den Kindergarten und dann in die Volksschule. Tjo. Du kannst vieles nicht, du willst vieles können und dann gibt es Leute, die dir zeigen, wie es geht und dann versucht man es halt nachzumachen, bis es halt auch besser wird und dass man sagt, ja, jetzt kann ich es, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich auf den Baum raufklettern, jetzt kann ich wieder runterklettern, jetzt kann ich rechnen, jetzt weiß ich, wie die Division gehen, also... Woher kam der Wille? Gute Frage. Ich hatte nie den Willen, besser zu sein als alle anderen. Ich habe gedacht, ja, wenn die unbedingt so gut sein wollen, hat mich das fast dazu veranlasst, dann erst recht nichts zu machen. Aber ich wollte auch nicht der Schlechteste sein. Und dann habe ich gedacht, oh, so schwer ist es ja auch wieder nicht. Ein bisschen so, dass man mitschwimmt halt. Zum Beispiel Mathematik wollte ich jetzt da keine Bäume ausreißen. Und in der Musik wiederum hat es mich dann auch wieder nicht so interessiert, was andere machen, weil das dann so persönlich ist. Da habe ich gedacht, wenn ich so spiele wie der oder die, dann ist es ja auch nicht meins. Ich wollte zwar nicht, dass die mich toll finden und so spielen wie ich. Ich habe mir gedacht, jeder spielt so seins, wie er es für richtig hält. Das ist wie beim Kochen. Aber manche Rezepte muss man auch eins zu eins umsetzen, sonst gilt's nicht, ja, sonst wirkt's nicht, sonst schmeckt's nicht. Und so ist in der Musik auch. Also man muss eine gewisse, wenn man eine Idee hat, dann muss man es auch mit dem, was der Komponist geschrieben hat, in Einklang bringen. Du kannst nicht irgendwelche anderen Töne spielen. Manchmal macht man halt Fehler aus Versehen oder so, aber man versucht's nicht, sondern man versucht es zu spielen, was dort steht. Vieles kann man auch gar nicht in Worte fassen. Eben zum Beispiel, wie so eine Fermate, wie lange dauert die jetzt, das kann man schlecht hinschreiben. Da muss man dann also irgendwie versuchen, über das, was geschrieben steht, das herauszufühlen, was gemeint sein könnte. Hattest du eine gute Zeit als Schüler? War man freundlich zu dir? Ich habe mich in der Schule nicht wohl gefühlt. Ich habe sie vom ersten Tag an gehasst. Für mich war das sehr viel Zeitvergeudung. In Bayern hatten wir dann auch 13 Schuljahre insgesamt. Wir hatten riesige Klassen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, dass ich mich verkannt gefühlt habe. Vielleicht habe ich mich auch blöd benommen, wahrscheinlich. Aber was heißt jetzt wieder blöd? Anders als vielleicht der Lehrer. Vielleicht waren die Lehrer überfordert, weil so viele Schüler waren. Also ich weine der Schulzeit nicht nach. Ich habe auch sehr wenig eigentlich behalten. Und wo obwohl man viel Zeit dort verbracht hat. Ein bisschen Sprachen sind mir übrig geblieben. Vielleicht ein bisschen Liebe zur Literatur. Auch einige rudimentäre Kenntnisse in Geschichte und sonst was da schon wieder. Das heißt, die Musik hat dich eigentlich getragen? Ja, und die war in der Schule dann wieder stiefmütterlich eigentlich fast. Ich habe natürlich im Schulchor gesungen, weil es mir gefallen hat. Und habe auch immer Klavier gespielt, brav, ne? Und dann willst du aber auch deinen Sport haben. Da habe ich Judo gehabt und Handball während der ganzen Schulzeit. Aber das war ja alles im Schulsport nicht so richtig berücksichtigt. Ich konnte nicht gut schwimmen. Ich habe es auch nicht gemocht. Chlorwasser, Hallenbad. Ich habe das eigentlich gehasst. Judo, dass man dann Judo macht, das hat irgendwie niemanden interessiert. In der Schule nämlich. In der Schule, ja. Ach so, du machst Judo, was ist das? Hat keinen interessiert. Und ich wollte dann auch nicht missionieren und sagen, dass das ganz toll ist oder so. Nee. Ich finde das ganz spannend, dass du aber letztlich für mich sehr, sehr sozial in deinem Arbeiten wirkst. Ja, das freut mich. Danke, danke. Das ist auch eines meiner Anliegen. Denn ohne jemanden zu begleiten, ist der Korrepetitor nichts wert. Und der Korrepetitor braucht ein Klavier? Meistens hat er Klavier, selten ist er Orgel. Mhm. Ja. Ja. Aber trotzdem würde mich noch interessieren, ich habe dir die Frage vorhin schon gestellt, wo ist das Tier in dir, Matthias? Das Tier in mir, das macht sich beim Korrepetieren erst bemerkbar, wenn ich den, mit dem ich da spiele, gut kenne, wenn es ein guter Kontakt ist und wenn ich weiß, du kannst jetzt... Den kannst fordern. Genau. Mhm. Oft kommt es ja auch vom anderen zuerst. Da merkt man dann schon, ja, jetzt geht es einmal dahin, jetzt wird, lass das üben sein, jetzt wird gespielt, das nur so kracht und pfeift und auf einmal, dann geht's los. Es hängt auch ein bisschen vom Stück ab. Beim Bach ist manchmal nicht so leicht. Da gibt es im Rhythmisch, da gibt es eine rhythmische Kraft, aber mit dem Mordszug, aber wenn es so richtig vom Sound dann fett wird und wirklich überschwänglich, dann. Wer eignet sich da dafür? Ja, romantische Komponisten mehr, Brahms beispielsweise, auch der Schubert manchmal. Aber da gibt es jetzt wiederum nicht so wahnsinnig viel Instrumentalstücke. Da gibt es viele Lieder natürlich und die leben wieder sehr stark vom Wort. Oft sind es Strophenlieder. Da muss man sich tunlichst ein bisschen zurückhalten, sonst wird es wieder sehr mutwillig. Ne? Aber zum Beispiel Mendelssohn ist sowas. Ich möchte noch mal zur Schule zurückkommen. Wo hast du dann gelernt, deine Dinge, die dir wichtig sind? Also, natürlich überall. Ich meine, Musik ist Klang und Klang ist Sprache und Miteinander und Reden und Hören und Verstehen und Missverstehen. Und waren Menschen zur Verfügung in deiner Umgebung, mit denen du ständig das machen konntest? Ja, ja, natürlich. Also Kirchenchor, Orgelunterricht auch als Schüler schon. Dann einmal kurzzeitig im Cello-Unterricht, da habe ich wieder aufgehört mit Cello. So wie Menschen miteinander umgehen eigentlich. Wir hatten ja in unserer Familie auch verschiedene Zungenschläge, könnte man sagen. Meine eine Oma ist ja aus Tschechien. Die hat einen ganz starken deutschen Akzent, also tschechischen Akzent gehabt, weil ihre Muttersprache eigentlich tschechisch war. Mein Vater hat beides gesprochen, aber dann später nicht mehr. Meine anderen Großeltern wiederum sind aus dem Sudeten. Die haben dann wieder gesagt, meine andere Großmutter würde so hart sprechen und sie wiederum sprechen ja Deutsch. Und also das war dann alles schon da. Und dann das Fränkische, wo wir aufgewachsen sind, obwohl meine Eltern alle keine Franken sind. Dann eben die Musik an sich, Orgel, der Klang. Da war eigentlich ständig dann. Mein Handballtrainer war aus Rumänien. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, eben mehr mit den Ohren arbeiten. Und dann versuchen auch da was zu finden. Und Instrument war für mich eigentlich, Klavier war das, nach der Blockflöte war Klavier das, das wollte ich immer spielen. Und Orgel hat mir gut gefallen. War dann aber wegen Chopin habe ich mich dann für Klavier entschieden. Und auch wegen Korrepetieren. Ich habe zuerst beides studiert. Klavier und Orgel. Und Orgel, ja. Dann wusste ich eigentlich nach den 4 Jahren nicht, was ich wirklich machen will. Und habe mich dann fürs Klavier entschieden, wegen des Begleitens, wegen der Romantik, wegen dieser vielen, sehr subtilen Farben im Pianobereich am Klavier. Ja, vielleicht auch wegen Schubert, wegen diesen zarten Sachen. Chopin. Aber bei Chopin, da kann man ja wieder einsam werden am Klavier, wenn man das stundenlang übt. Ja, aber das wollte ich dann auch ein bisschen. Ich wollte mal meine Ruhe haben nach der ganzen Kirchenmusik, wo man dann einen Rosenkranz begleiten muss. Wirklich? Ja, es war mir schon auch wichtig irgendwie. Ich habe zwar natürlich immer, das wäre was mit Risiko. Kannst du davon dann leben? Ja. Rosenkranz zu begleiten schon eher? Absehbar dauerhaft, aber absehbar frugal. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist bei Chopin was anderes, da hast du größere Glücksmomente, aber kannst vielleicht keine Reitschule mieten oder so. Ja. Ich war dann auch irgendwie wird es schon werden, ich hatte ein gewisses Gottvertrauen. Und deine Liebe? Ja. Also ich denke mir schon, das ist schon eine Liebe, der du da gefolgt bist auch, ja, oder? Weil dich nur pragmatisch das zu entscheiden. Sicherheit vor Sinnlichkeit? Das war sicher ein Bedürfnis für mich, das zu machen. Ich wollte es machen. Koste es, was es wolle. Und an der Hochschule dann, an der Universität, ist das ist dann schon eine gute Stelle? Also die Wiener Stelle war für mich damals eigentlich das Nonplusultra. Ich hätte mich auch von mir aus nicht getraut, nach Wien zu kommen, weil das für mich damals so ein großes Ideal gewesen ist. Da. Das heißt, du bist direkt von der Uni nach Wien? Ja, haben sie mich engagiert. Ja. Ja. Wie haben die dich geholt? Hast du da auch vorspielen müssen? Der Niederhammer, Professor Niederhammer für Kontrabass, hat mich von Anfang an gewollt als Begleiter in seiner Klasse. Den kannte ich von früher, von München noch. Und als er hier Professor geworden ist, dann hat er eben eigentlich sich gewünscht, dass ich in seiner Klasse begleiten kann. Aber es hat ja lange gedauert, bis es tatsächlich dazu kam. Das heißt, du bist eigentlich noch an einen Professor angegliedert? Mhm. Also das sind wir alle. Okay. Also wir haben in Wien dieses Glück, dass eigentlich fast jede Klasse ihren eigenen Klavierbegleiter hat. Das ist ein Glück insofern, weil das Leute sind, die Stücke dann gut kennen. An anderen Hochschulen wird gespart. Da hast du eben einen Korrepetitor, der macht alle Bläser. Blech wie Holz. Der andere macht alle Streicher. Und der muss dann eben erst einmal die ganzen, wenn er es dann kann, ist genauso gut, aber der muss dann die ganzen großen Stücke erstmal einstudieren, sich aneignen, oft spielen. Und ist vielleicht genauso gut, aber in Wien ist es, finde ich, dadurch, dass mehr Begleiter sind, ist das Niveau dadurch der Spielenden höher. Und das ist einer der Gründe, warum Wien so groß ist in der Musik. Ja. Aber Wien ist doch gar nicht groß. Das ist doch die große Kritik an Wien, oder? Weiß nicht, also weltweit, wenn man sagt Wien. Also wie viel ist da Mythos? Kriegen die Leute feuchte Augen. Es ist eine ausgezeichnete Frage, die mich im Moment wirklich sehr beschäftigt, weil Das fängt schon in der Weitergabe, im Wecken von Interesse fängt es eigentlich schon an. Wenn du jetzt sagst, wir haben Neujahrskonzert, die Oper ist relativ ausgelastet, die philharmonischen Konzerte sind auf Jahrzehnte ausverkauft, Musikverein ist immer voll. Das ist etwas, was beispielsweise Politiker gern nehmen, um zu sagen, ja, es läuft ja eh, es läuft gut. Und im gleichen Atemzug wird dann gefragt, wozu brauchen wir eigentlich so viele Flötenprofessuren, wenn in Wien doch in den nächsten 10 Jahren nur eine Flötenstelle frei ist? Was wollen wir mit 4 Klassen, die dann vielleicht alle voll sind mit 20 Schülern? Das sind ja mindestens 79 zu viel, denn es kann ja nur einer die Stelle haben. Ja, erstens einmal, das fragst du auch nicht bei einem Fußballtorwart. Du fragst da nicht, wozu man so viele Fußballtorwärter braucht, kann ja bloß einer. Das macht man ja nicht. Warum muss man sich das in der Musik gefallen lassen? Und das ist schon etwas, was mir zu denken gibt, denn das sind scheinbar dann Fragen, die von Leuten gestellt werden, die eigentlich nichts davon verstehen, dass man eine Breite braucht und dass man einen Nachwuchs braucht und dass in der Pubertät vielleicht einmal welche aufhören und dass man vielleicht von 10, die mit 8 anfangen, hat man vielleicht mit 18 noch einen übrig. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Und das wird hier im Moment mit Füßen getreten, weil eben alle sagen, die Politik braucht sich da nicht mehr zu engagieren, man kann sich zurückziehen, man kann da sparen. Wir hatten an der Hochschule 4 Flötenprofessuren, ist einer pensioniert worden, ist wird die Professur gestrichen. Jetzt haben wir nur noch 3. Und das ist wiederum etwas, was du sagst, Ingrid, dass man dann innerhalb Europas, jetzt auch wo die Grenzen offen sind, möglicherweise zu anderen Hochschulen, die eine unterschiedliche Personalpolitik betreiben, ins Hintertreffen kommt. Im Moment zehrt man vielleicht noch vom Glanz und sagt, es wollen viele nach Wien, weil. Aber die wissen ja auch, dass nur eine Flötenprofessur frei ist. Warum soll man dann in Wien studieren? Und dann, wenn kein Lehrer da ist, wo man was lernen kann, jetzt überspitzt ausgedrückt, dann geht man vielleicht nach Prag oder man geht vielleicht gleich nach Danzig oder wo sie halt versuchen, mit Personalpolitik Nachwuchs neugierig zu machen. Das kann ja auch Kiew sein, wer weiß, ne? Wenn da irgendjemand sagt, wir bauen da jetzt eine Mordshochschule und ja, oder viele gehen in die Schweiz, weil da einfach gute Personalpolitik betrieben wird. Und gute Personalpolitik, das müssen sich die Politiker leider mal hinter die Ohren schreiben, das ist eine Politik, von der ein Musiker sein Leben lang leben kann. Der muss ja nicht viel bezahlt bekommen, aber es muss dauerhaft sein. Man kann auch nicht die Professuren ausschreiben für 3 Jahre. Und nachher dann sagen, ja, schauen wir mal, wie viele Studenten dann kommen. Weil für die 3 Jahre wird er nicht seine Orchesterstelle aufgeben, wenn er es nachher vielleicht gar nicht mehr kriegt. Also macht er dann die 3 Jahre nebeneinander, macht es vielleicht nicht mit der halben oder vielleicht nur mit der halben oder vielleicht gerade mit der halben Intensität, die er sonst reinwerfen würde, wenn er es ein Leben lang hätte. Ich habe da mal eine Sendung gemacht über die Blasmusik und habe dabei gelernt, dass die Musik, die Länder in Österreich, die Musikschulen ins Leben gerufen haben, und dann auch den Musikschullehrern ein Auskommen ermöglicht haben, die haben schon gute Grundlagen gelegt für die Musik in ihrem Bundesland. Ja, die Besten, denn dadurch, dass du Leute für Musik begeisterst, selbst wenn sie nachher dann nicht ausübende Musiker werden, sind sie doch das Publikum, für das man spielt. Du schlägst da 2 Fliegen mit einer Klappe nämlich. Und dann geht es natürlich wiederum darum, dass das Leute in die Schulen gehen, in die Volksschulen, ihre Instrumente mitnehmen, den Kindern das zeigen. Das ist eine Initiative, in Berlin machen es die Philharmoniker, in Wien machen es, glaube ich, meines Wissens die Symphoniker auch. Die gehen in die Schulen, zeigen einmal ein Tuba-Mundstück, wie schwer das ist fast so groß wie eine Espresso-Tasse. Trompeten-Mundstück ist viel kleiner, das darfst du mal anlangen, spiel einmal da und man weckt da Interesse. Und das habe ich sogar selbst einmal im Kindergarten gemacht. Da wollte dann einer gleich Tuba spielen. Mit 7 Jahren spielt er tatsächlich Tuba. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht. Es war für 4 Jahren. Und ich glaube, dass das ein Beitrag sein kann, auf jeden Fall, den Musiker eigentlich so nebenbei auch leisten können. Es sind nebenbei gesagt auch alle Proben öffentlich. Es sind auch die ganzen... Wo? Alle Proben? Wie? Was? Ich denke, dass man zu den Proben kommen kann. Im Musikverein vielleicht oder sonst wo. Ach so. Ja, oder man kann auch in die Hochschule kommen. Eigentlich ist der Unterricht da auch öffentlich. Es ist ja eine Institution der öffentlichen Hand. Der Unterricht ist eigentlich öffentlich. Also man klopft an und fragt, kann ich ein bisschen zuhören? Meistens kann man es. Außer der Schüler, der dort steht, sagt, naja, jetzt ist mir nicht so recht, das Stück ist ganz neu, das kann ich noch nicht. Dann sagt man halt, na gut, kommst beim nächsten Schüler, der... Ja? Also da hat man dann eben Leute, die plötzlich sagen, ja, ich möchte, so wie ich seinerzeit gesagt habe, ich will Klavier spielen. Gibt es dann Leute, die sagen, ich möchte Trompete spielen oder Posaune oder und man hat andere, die sagen, ja, als Beruf mache ich es vielleicht nicht, aber Konzerte finde ich toll, da gehe ich mit meinen Leuten hin. Da hast du das Publikum dann. Denn die Gefahr ist, dass uns beides wegstirbt. Die Leute, die es machen wollen, denken sich immer mehr, naja, ist zu anstrengend, ist so wie Glockengießen, das macht auch keiner mehr. Und wer es nicht macht, weiß es nicht zu schätzen. Plötzlich vermisst keiner mehr eine schöne Glocke. Und dann stehst du da mit irgendwelchen hochbezahlten Musikern, in Anführungsstrichen, hochbezahlt im Vergleich zu einem Maurer vielleicht, aber von der Ausbildung her natürlich auch extrem gut ausgebildet. Also ich persönlich finde natürlich, sie sind nicht hochbezahlt. Ich finde, die Politiker sind viel besser bezahlt, viel zu gut bezahlt. Wenn man und die spielen dann vor leeren Sälen. Leere Säle gibt es wirklich? Wo? Ja, im Moment, vor allem bei zeitgenössischer Musik. Mhm. Also ich persönlich kann es verstehen, ich mag die Musik auch selten. In Verbindung mit Tanz, in Verbindung meinetwegen als Filmmusik schon. Mhm. Aber dass ich mich reinsetze ins Konzerthaus und einfach nur Wien modern höre, oder irgendwelche. Du weißt ja nicht einmal, ob das absichtlich ist oder unabsichtlich. Und das machst du aber nicht. Also du hast. Ja, nicht so. Ich habe es auch gespielt. Und wenn man selber spielt, man sagt ja auch, es gibt eigentlich keine schlechte Musik. Du kannst aus jeder Musik was machen. Mhm. Es besteht vielleicht ein gewisser Reiz, auch aus solcher Musik was zu machen. Mhm. Aber dann, wenn man es macht, heißt nicht unbedingt, dass die anderen das auch toll finden, die zuhören. Also ich habe mir umständehalber jeden Tag Zeitton gehört, 23 Uhr Österreich 1, neue Musik. Und das wirklich über Monate hinweg und irgendwann war ich drauf. Also das ist viel spannender gewesen dann, wie das, was ich am Vormittag auf Ö1 gehört habe. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der Typ, der das braucht, aber nach einer Zeit haben wir gedacht, boah, spannend, ist doch super, da ist echt was los. Also ist ein Urfahr zu einem Mozart im Vergleich. Ja. Ein echter Prickel, der überhaupt nichts. Ja, okay, ich bin gut drauf, ich kann mitpfeifen, aber mitpfeifen kann ich dort auch, aber es ist echt was los. Ja. Und ich möchte jetzt nicht groß verteidigen, die moderne Musik. Nein. Ich habe Probleme mit dem Bahnhof, mit den neuen Bahnhöfen, mit dem vielen Glas. Mhm. Ich hätte es lieber gern wie in Salzburg mit Blumenkisterl. Ja, wirklich wahr. Und könnte man nicht die Bahnhöfe so wie immer bauen? Ja. Aber, na, verstehe schon. Aber wenn man eben monatelang nicht die Möglichkeit hat, das zu hören, dann wird man das nicht gern haben. Also ich hätte das nicht. Und ich bin auch jetzt wieder weg. Also es macht mir jetzt schon nervös wieder. Ja, wie kam man da, weil du gefragt hast, wo es leere Säle gibt? Also meistens hast du sie bei zeitgenössischer Musik. Mhm. Ob das berechtigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Du kannst was rausholen. Mhm. Ich habe es manchmal gut gefunden. In Donaueschingen habe ich ein paar Sachen gehört. Ja, ich im Moment nicht so. Wird die Elektronik was verändern? Also wenn sich die Leute ihr Übungsstück auf dem MP3-Player spielen und dann einfach ohne dich üben, das geht nicht. Es war ein Versuch. Es gab, glaube ich, von Kawai oder Yamaha gibt es ein Klavier. Da spielst du als Corbetti dort eins rein. Das nimmt es sozusagen auf. Und dann kann der Student immer auf Knopfdruck diese Begleitung laufen lassen und dazu spielen. Tu das nicht, Matthias. Spiel da nie sowas rein. Na, ich habe es natürlich auch gemacht. Nein. Aber das führt dann wieder dazu, entweder spielt er mit dem zusammen, dann spielt er es dauernd gleich. Ja. Das ist vielleicht in einigen Aspekten der Musik gut, zum Beispiel Intonation oder Rhythmus, wenn es dann genau stimmt, dann ist es was wert. Aber auf der anderen Seite fehlt irgendwann einmal der persönliche Atem. Ist das so? Ja. Und ohne den kann es nicht? Nein, ohne den, meiner Meinung nach, hat sich es auch deshalb nicht durchgesetzt. Ja, du hast ja einfach ein stereotypes Ding, auf das du antwortest. Also es leuchtet ja völlig ein. Ja. Und du bist auch nicht eine Maschine, dass du das immer gleich spielst. Nee. Also das, ja, wenn ich finde es find völlig logisch, dass das nicht funktionieren kann. Ja. Auf Dauer. Also ich meine vor allem nämlich nicht für den, der mit diesem eingespielten Ton, weil das ist dann wie ein monotones Auswendiglernen. Und wenn du den dann in eine Situation bringst, wo der mit einem menschlichen Korrepetitor zu tun hat, hat der ja überhaupt keine Fähigkeit, weil der ist ja nur auf eins geeicht. Behaupte ich jetzt mal. Ja? Ja, vor allem der soziale Aspekt und dieses, was du beschrieben hast, dann Grooves ja. Fehlt. Das kommt also, wie gesagt, nicht willkürlich, aber spontan. Und es ist ein Mensch wird Maschine-Geschichte. Das war oft für viele Leute, wo Schallplatten den Ruf begründen oder verfestigen und dann gehen die Leute ins Konzert, weil die Schallplatte so toll ist, dann musst du im Konzert plötzlich so spielen, wie sie es von der Schallplatte kennen. Du kannst dich dagegen wehren, provozieren oder du kannst dich dem unterordnen und dann in Gottes Namen halt nochmal so spielen, wie es damals war. Du brichst dir da nichts ab, aber so. Und wenn man die Dinge dann eben über Kopfhörer hört und über tragbaren Player, dann muss ja derjenige, der das programmiert, MP3, MP4, was es immer da auch gibt, der muss ja wissen, wie ein Cello klingt, dass er das umsetzen kann, dass man es dann über den Kopfhörer so hört, wie wirklich Cellis klingen. Nur da muss man eben wissen, wie ein Cello klingt als Hörer, dass ich den Kopfhörer dann wegschmeiße und sage, das hört sich doch nicht wie ein Cello an, wenn ich ein Cello über diesen Kopfhörer höre. Ja, also und da muss ich immer ins Konzert gehen und wirklich einmal hören, wie die Instrumente wirklich klingen, um zu begreifen, dass der Kopfhörer einfach das nicht liefert. Mhm. Weil wenn ich das Cello nie gehört habe, dann vermisse ich eh nichts. Das habe ich etwas Kompliziertes ausgedrückt. Verstehen wir, wovon ich rede? Also wenn ich nie einen Apfel gegessen habe, dann wäre ich nicht traurig sein, wenn das Apfelaroma nicht wirklich den Apfel trifft. Ja. Ach, das ist ein schöner Vergleich. So ist es, so ist es. So ist mit dem Glockengießen auch. Wenn du nie eine schöne Glocke gehört hast, dann weißt du den Beruf auch nicht zu schätzen und du glaubst eigentlich, es geht auch ohne. Ja, genau. Wann freust du dich denn am Ende vom Tag, wenn du heimgehst mit deiner Schultasche, mit den Noten drinnen? wann war es ein guter Tag? Wenn also eine Art von Erkennung da ist, wenn man sich im Spielen, wenn man wieder was übereinander gemerkt hat, gelernt hat, gespürt hat, Sachen, wo man sagt, ja, das ist jetzt wieder näher und da sind wir jetzt noch intensiver oder persönlicher oder unverwechselbarer oder charakteristischer oder so, dann finde ich das immer ganz toll, wenn man also dazulernt, ohne sich selber untreu geworden zu sein. Und kann was offen bleiben? Natürlich. Dass es nie geschlossen wird und man leidet heute noch daran, was im Vorjahr offen geblieben ist, oder vergisst man? Also in der Musik ist es meistens dann das, was ist und gut ist, das gilt dann und das andere, was dann war oder sein hätte können, das ist dann vielleicht marginal. Und ist es insgesamt so bei deiner Arbeit, wenn du sie gut machst, dann letztendlich, also die Zeit jetzt miteinander ist abgeschlossen, dass du dann weggehen kannst, wie der Tiger bei Life of Pi, in den Dschungel hinein, ohne dich einmal umzudrehen noch einmal? Also es gibt natürlich irgendwann den Moment, wenn Leute dann zum Beispiel, wie jetzt wieder einer, der kriegt dann die Solostelle in Göttingen und der zieht dann dahin und eigentlich ist dann sozusagen, wie es Licht aus, ist es dann aus. Ne? Es ist traurig. Also dadurch, dass er eben weggeht in eine Stelle hinein, ins Engagement, ist es eine Bestätigung einmal, vielleicht keine Befriedigung. Aber es ist einmal Bestätigung, weil du sagst, dafür ist er ja eigentlich auch zum Studieren hergekommen, aber die Orchesterstelle haben, die hat er jetzt. Was jetzt passiert, ist natürlich dann nicht mehr mein Kaffee. Und das macht einen vielleicht manchmal doch wieder ein bisschen traurig, weil man sich denkt, wäre schön, wenn man noch was voneinander hört. Und ist der Korrepetitor einer oder bist du da einer, dem dann eigentlich zu wenig gedankt wird? Also so ein kleiner ein Händedruck, so beim Abschied und danke, dass ich mit dir, gerade mit dir. Ja, also, ja, jo. Wie gesagt, wenn es dann im Vorspielen oder in den Proben, wenn es da so wirklich so Momente gibt, die aus der Zweisamkeit heraus geboren werden, das merkt man sich schon, das vergisst man da nicht. Das ist eigentlich toll. Und der andere vergisst es auch nicht? Glaubst du das? Oder das weiß ich nicht. Schon? Das kann sein, das kann auch sein, weiß ich nicht. Für mich persönlich ist es so, dass ich in Wien gut bezahlt bin für das, was ich mache, finde ich zumindest. Und deswegen bin ich auch zufrieden. Da ist das abgegolten auch ein bisschen der Schmerz, dass man dann eigentlich immer wieder verlassen wird. Im Gegenteil, es weckt sogar den Wunsch, immer weiterzuarbeiten an dem und neue auch so weit zu bringen. Und also ich finde es Ich finde es ein guter Kreislauf. Aber ganz wichtig ist für mich natürlich als Familienvater und so auch, die Arbeit als unbefristet zu haben. Mhm. Wenn ich das jetzt hätte für 3 Jahre zum Beispiel, dann würde ich vielleicht projektbezogener arbeiten, so nach dem amerikanischen System, dass man sagt, we go here for this Wettbewerb und dann machen wir das 6 Wochen intensiv und wir hören uns gegenseitig zu und nehmen uns auf und bla bla bla und dann spielen wir alle ganz toll und nach den 6 Wochen, wenn der Wettbewerb ist, dann vorbei und dann fällst du in ein Loch und dann musst du das nächste Projekt aufreißen. Das würde ich nicht gut finden. Dann würde ich es auch nicht machen. Und so repräsentierst du eine gewisse Kontinuität und Ruhe. Und das hoffe kommen ich, ja. Immer wieder auch neue Menschen es an kommen, die Plätze, wo die. Ja, es kommen möglicherweise sogar, das ist es, was ich als in meinen kühnsten Träumen mir vorstelle, es kommen möglicherweise deswegen Leute, neue Leute, weil sie die Alten gehört haben und sich denken, ja, so möchte ich es auch machen. Schön. Ich muss noch ganz einen anderen Aspekt reinbringen, weil mir nämlich ein Orchester, das jetzt mittlerweile passioniert, ein Orchestermitglied der Symphoniker einfällt, den ich viele Jahre so nicht nahe, aber doch ein bisschen gekannt habe und der unglaublich frauenfeindlich ist und auch eher rechtsradikal in seinen Ansichten. Und deshalb, wie ich das gemerkt habe, war ich sehr erstaunt, weil ich gedacht habe, jemand, der mit Kunst zu tun hat, mit Musik, muss doch einfach aufgeschlossen sein. Und dann habe ich so ein bisschen ein paar Menschen getroffen in diesem Genre und dann habe ich den Eindruck gewonnen, er ist vielleicht nicht der Einzige. Was ist das eigentlich? Was ist das mit der Musik? Also bringt es auch solche Menschen hervor? Ja, scheinbar, wenn einer sagt, so wie ich, wie manche Dirigenten sagen, so und so muss das sein und so wird es gemacht, so kann es dann vielleicht auch Leute geben, die sagen, Frau kann das nicht. Ich meine, aber es gibt natürlich Grenzen, du kannst da zum Beispiel ein Sarastro nicht mit der Frau besetzen, das geht ja nicht. Ja. Und es gibt auch vielleicht auch körperliche Grenzen, dass von der Kraft her beispielsweise am Kontrabass manche Frauen vielleicht Schwierigkeiten hätten. Aber wir haben auch Frauen am Kontrabass. Und also ich finde, wichtig ist, wie es klingt. Egal, wer es spielt. Ja, eigentlich schon. Wirklich? Ist ja furchtbar, was du da sagst. Warum? Na, weil ich denke mir, das war einer der großen Kritikpunkte des Dritten Reichs, dass man gesagt hat, wir können Menschen auf der einen Seite solche Mörder sein und andererseits so schöne Musik hervorbringen. Ja, davon habe ich ja nicht geredet. Ich habe nur gesagt, für mich ist nicht wichtig, was für Geschlecht die Leute haben oder wo sie herkommen oder was für Hintergrund. Ja, meinetwegen. Das ist möglicherweise sogar ein Ansatz in der Strafe, dass man versucht, mit denen Musik zu machen. Weiß ich nicht. Gibt es diese vom Menü hin, Live Music Now, dass man in Gefängnissen spielt und ja. Das ist ein ganz weites Feld, aber hast du da je was gemacht in dem Bereich? Ja, bei den Auswahlvorspielen begleitet. Bei dem was? Bei den Auswahlvorspielen habe ich begleitet. Ja. Ja, aber Auswahlvorspielen? Für dieses Live Music Now habe ich begleitet. Manche Leute und Studenten halt. Das Bestreben ist, mit Musik denen irgendwas zu geben. Und das sind ja dann oft auch Sträflinge im Gefängnis. Gibt es Projekte, die du gerne machen möchtest? So irgendwie, was du auf deiner Wunschliste hast, was vielleicht nie gehen wird? Also auf meiner Wunschliste hätte ich ganz groß Interesse wecken, Interesse vertiefen. Interesse wecken, Interesse vertiefen. Immer dieses beides. Also zeigen, was es gibt, zeigen, wie man es weitermacht. Weil ich aus meiner Sicht eben gibt es eigentlich bloß anfangen und weitermachen. Und dafür braucht man eine gewisse Fantasie, einen Impuls und gewisse, sagen wir mal, anstatt Kontinuität, sagen wir mal ruhig, Sturheit. Dass man dabei bleibt und üben, sie sagt. Üben. Ja, weil man eben, ja, andere stellen sich an die Tenniswand und dreschen den Ball 5 Stunden an die Mauer hin, um den Aufschlag zu üben. Ja, das gibt es natürlich in der Musik auch, gell? Vielleicht ist 5 Stunden schon fast zu viel, aber dass man da sich durch Dinge nicht abbringen lässt, sondern sagt, ich möchte das jetzt so machen und ich tue niemand weh, warum soll ich das nicht machen? Ich möchte das traumhafte Legato haben. Ich will diesen Klang. Und das ist doch wichtig. Aber du bist ja nicht in der Rolle des Lehrers, oder? Nee. Du bist der Begleiter. Ich begleite. Mit dem du gemeinsam entwickelst. Ja, also muss ich mich mehr auf den Menschen einlassen, als auf das, was er kann. Und wenn wer was entwickelt, jetzt sich selbst eine Farbe geben, wie man spielt als Solist, dann ist es der Solist. Eigentlich schon. Und du eben, wie wir anfangs besprochen haben, bist der, der... Ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Atmosphäre, vielleicht ein bisschen eine Art von Spielfreude, weil mich eben nicht so sehr interessiert, was er technisch oder sie technisch kann oder nicht kann, sondern mehr interessiert, was die oder er vielleicht will oder aber schön fände. Da bist du eben du bist im Niederprüfer. Nein, bin ich nicht. Und da ist der Unterschied zum Lehrer. Ja, ja, genau. Ganz genau. Der Lehrer muss dann schon einmal den Daumen drauflegen und sagen, also das ist, der erste Finger ist da immer zu tief, das geht so nicht. Das würdest du nur auf Anfrage? Das würde mich nicht weiter stören. Mhm. Vielleicht höre ich es nicht einmal, weil ich nicht so gut höre wie einige Orchestermusiker. Vielleicht höre ich es auch, dann sage ich es halt einmal, aber wenn es dann zu tief ist, ist mir nicht so wichtig. Spannend, das heißt, vielleicht solltest du als Lehrer auch einen Korrepetitor haben. Bist du Lehrer? Na, jeder ist doch Lehrer, oder? Also wenn ich etwas weitererzähle, was ich gut mag und was ich gut kann, dann bin ich in dem Moment Lehrer. Ja, zumindest einmal Vorbild. Ach so, Vorbild nennst du das? Na, weil doch nicht jeder Lehrer Vorbild ist, oder? Na, beim Lehrer ist immer dieses Prüfen dabei. Und sobald jemand prüft, dann ist ja ist das menschliche Verhältnis im Arsch. Kann passieren, ja. Mhm. Außer er ist als Prüfer angestellt, dann ist es so, dann gehört sich das so und dann ist es ja in Ordnung. Mhm. So gesehen kann niemand eigentlich Lehrer sein wollen. Na, oder? Ja, manche wollen Lehrer sein, glaube ich, weil es Lehrer immer sind, die alles besser wissen. Und das dann noch prüfen. Lehrer haben immer recht. Du bist 4 Tage in der Woche abends Lehrer. Ja, ich erzähle das, was ich am Vormittag von Wissenschaftlern gehört habe. Also ich bin ein... Du machst auch Prüfungen? Nee, ungern. Sehr ungern. Also du kannst wirklich jedes Verhältnis mit jedem Menschen ruinieren, also zumindest mit mir, wenn ich dich prüfen muss, als Lehrer. Finde ich. Außer ich bin als Prüfer angestellt. Also was er sieht, manchmal ruft man an und sagt, ja, kannst du in die Volkshochschule prüfen kommen? Ja, da kann ich prüfen. Wie lauten die 3 Keplerschen Gesetze? Mhm. Hat er gewusst, hat er nicht gewusst, hat er nur ein bisschen gewusst? Der Matthias ist im Leo. Der muss das nicht. Du musst das nicht. Aber wenn man nein, vorher bei mir ist es mehr so, im Moment des Vorspiels, wenn ich länger geprobt habe oder wir mehrfach geprobt haben, dann kann ich manchmal auf Anfrage natürlich einmal rückblicken und sagen, ja, eigentlich in den Proben haben wir es nie so gut erwischt. War es nie so spannend. Ich fand es jetzt spannender, oder? Jetzt war es ein bisschen, das kann man dann schon immer relativ vergleichen. Auf der anderen Seite muss man auch immer dazu sagen, anders als in den Prüfungen, das Publikum weiß ja nicht, wie wir es wollen. Ja, bei den Keplerschen Gesetzen schon. Eben, das ist der Unterschied. In der Musik hören sie ja nur das, was wir in dem Moment spielen. Und selbst wenn wir sagen, naja, für uns war es jetzt nicht so toll, weil wir eigentlich das, blablabla, es kann trotzdem fürs Publikum zufriedenstellend sein. Und der Moment ist schon vorbei. Also ja, wir reden sowieso über das Vergangenheit. Immer über die Vergangenheit. Ja, das hat ja schon Celi Bidake gesagt. Wir machen eigentlich immer Löcher ins Wasser. Ja. Den habe ich auch erlebt. In München war der. Ja, genau. Ja. Hast du noch Fragen? Nein, ich möchte nur ein bisschen die Lehrer bedauern, die dann ihre guten Erarbeitungsverhältnisse durch dieses ständige Prüfen. Na, ist doch leibend. Ja, dafür sind sie gewerkschaftlich. Du wärst ja auch gut bezahlt. Es gibt ja Prüfungsgebühren, damit man eben den Missbrauch verhindert, dass die Prüfungen praktisch, wie heißt das, Bestechung. Ja. Matura-Skandale und so weiter. Nein, da musst du die Lehrer gut bezahlen für die Prüfungen. Aber es mag ja leiwand sein, die Keplerschen Gesetze mit den Leuten zu erarbeiten und die haben die dann auch wirklich gut drauf. Nur sie nachher dann zu prüfen, das ist, also 2000 Jahre Lehrerschaft haben nicht gereicht zu begreifen, dass das einfach nicht geht. Punkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja. Fein. Matthias. Ingrid. Lothar. Ich wünschte, ich würde ein Instrument spielen und Matthias könnte mein Chorrepetitor sein. Lass mich dein Chorrepetitor sein. Ich begleite überall hin. Also ich glaube, wenn ein Chorrepetitor mit einem Chorrepetitor spielt, dann ist dasselbe, wie wenn man Google into Google typt, dann explodiert das Internet, wie ich einmal gehört habe. Jeder lässt dem anderen den Vortritt. Achso. Nein, du. Ich soll dich begleiten, also geh voran. Aber ich bin doch der Chorrepetitor. Wenn die beiden mit einer Fermate aufeinandertreffen, dann kann es sein, dass es in einem Herzstillstand und Atemstillstand endet. Ja, das kann passieren. Wer hält es länger aus? Liebestod. Und Musik ist für dich auch außerhalb der Arbeit und außerhalb der Konkurrenz und außerhalb allem etwas, was gut ist? Ja, Musik ist Klang. Klang ist überall. Und Fußball ist auch gut? Ja, Bewegung ist auch gut, finde ich. Bewegung und Atem und Musik und Atem. Atem ist die Brücke von beidem. Beim Sport musst du unweigerlich atmen, das macht man automatisch irgendwann, beim Schwimmen, aber auch sonst. Und Musik ohne Atem ist immer ein bisschen leblos. Wenn du also als Sportler einen Atem erfahren hast, du musst es gar nicht hochleistungsmäßig machen, dann wirst du es in der Musik auch anders einsetzen können. Zumindest auf, wenn dich der Lehrer dazu veranlasst. Schwer leicht zum Beispiel. Dass man einatmet, dann kommt das Wichtige zuerst nach dem Atem. Das Wichtigste zuerst und dann ist irgendwann der Atem zu Ende. Dann muss man einatmen. Dadurch unterteilt sich das und es entsteht eben eigentlich das, was man Rhythmus nennt. Metrum hingegen, das ist die Zeit unterteilt in gleiche Teile, ohne zu gewichten. Das wäre das, was man sagt, das Gedicht runterleiern. Du wolltest mich, das ist dann Metrum. Es ist eine wichtige Zwischenstufe, aber wichtig, das entscheidende Ziel ist dann, eine Aussage zu treffen, eben Wichtiges und Unwichtiges voneinander zu trennen und dafür braucht man einen Atem. Das ist das, was mir sehr wichtig ist, Rhythmus und Metrum zu unterscheiden. Und das Gleiche gilt natürlich für Artikulation und Phrasierung. Wenn ich also alles deutlich spreche, sodass man jede Silbe verstehen kann, habe ich gut artikuliert. Aber es gibt noch keine Phrase, keinen Satz, keinen Fluss. Aber auch das, Artikulation ist eine wichtige Zwischenstufe zur Phrasierung. Und der Fluss ist letztlich Verständigung. Ja, der Fluss ist Atem, der Fluss ist persönliche Aussage, Interpretation. Und wo kann ich den Chorrepetitor als Musikkonsumenten treffen in Wien? Ach, überall, wo es Musik gibt eigentlich. Auch bei Wien Modern war ich schon auch drin, muss ich schon zugeben. Ich auch. Und ich habe dann die Augen zugemacht irgendwann, wie ich dann gesehen habe, dass sie Alufolie in den Flügel hineingeschmissen haben und damit herumgestrichen haben. Und dann habe ich das so unerträglich gefunden, was ich da gehört habe, dass ich die Augen geschlossen habe und mir vorgestellt habe, wie Katzen auf der Bühne herumspringen und wie die kreischen. Und das war dann irgendwie lustig. Ja, so habe ich das dann eigentlich bis zur Pause ganz gut durchgehalten. Ich habe das als Kind gemacht, Blätter ins Papier gelegt und dann drauf gespielt. Das war eines der lustigen Sachen. Ja. Oder Tischtennisbälle reinwerfen. Das da hat, nie in den offenen gemacht. Flügel, das habe ich einmal gemacht. Da wirfst du auch die Bälle und es ist nie gleich, gell? Oder du kannst da so ein Glas, so eine dünne Glasscheibe drauflegen auf die Seiten und dann klingt es anders, weil die Seiten dämpfen. Das waren ganz lustige Ansätze, gibt es da. Und wenn du Musik hörst, hörst du die Beziehungen auch heraus wieder aus der Musik? Also die Menschen miteinander haben? Also jetzt bei dem Schubert schon. Bei dem Schubert schon, da kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist auch sehr subjektiv. Wie bei dem Schubert schon? Was wir gerade hatten, im Musico. Wer hat da, mit wem eine Beziehung gehabt? Dass da jemand ist, der eine Beziehung zu dem Stück hat. Ah, okay. Das meine das, ich. Ja, verstehe. Okay. Ja. Ich lese jetzt gerade mit Leonardo vorm Einschlafen eine Geschichte, die heißt Der Klavierling. Das ist ein kleines Männchen, das lebt von Tönen, die aus dem Klavier kommen und er lebt im Klavier. Und er ist gekommen zu einem Mädchen, das nicht Klavier spielen will und er hat Bauchgrimmen und er ist ganz mager. Oh. Und jetzt spielt sie für ihn und singt für ihn, jetzt wird er langsam dicker. Das ist toll, das kenne ich gar nicht, das Buch. Ich kann es dir zeigen. Unbedingt, ja. Ist ja. Gut, ja. Matthias Gerstner, danke. Hier bei der Arbeit, ja, bitte gerne. Danke. Ingrid Rachbauer, danke. Danke, Lothar Bodingbauer. Lothar Bodingbauer. Und das war Lob und Tadel, der Podcast aus Wien.